Ich steh auf, geh raus, seh aus meinem Fenster im BMW. Auf großfressige Art und Weise, Politessen, Parkausweise. Skeptisch betrachten, doch ohne diese Pest zu beachten. Bieg ich ab Richtung Club, um aus dem Tag das Beste zu machen. Ich geh sicheren Schrittes in die Disco, gerade und vertikal. Und werf dissende Blicke auf dieses Straßenstrichpersonal. Ich werf nen Blick an die Bar und bestell mir nen Drink per Handzeichen, während sich Bitches und Ladies an mich heranschleichen. Ich treffe Creeper und Rächer, G-Charaktere und Splitter. Wir sind die beste Gang, SJM, härter und schlimmer. Inmitten oben ohne tobender Idioten im Suff sind wir trotz stoßendem Druck immer noch der Fokus im Club. Und wir sind so etwas wie neuartige Heerführer. Wenn wir sterben, sterben wir als Feuer, Wasser, Märtyrer. Denn wir trinken stets die Kanne aufwärts. Und so erwacht in uns allmählich der Tyrannosaurus Rex. Kindika, yo, heute ist Party angesagt. Heute gehen wir einheben, wie es Fatih so sagt. Nochmal schön duschen und das Eis angelegt. Ich wär gut aussehen, wenn es heute eiser geht. Ich treff mich vorm Club mit meinem Bro Chris. Warum gucken uns alle an, weil das halt so ist? Jo. Schnell noch die Flasche Tigger vor der Tür geklärt. Dann gehen wir endlich rein, natürlich frisch gestärkt. Die Luft hier ist verschwitzt und extrem verraucht. Homes hätte Muck, ich frag mich, was man mehr braucht. Erstmal an die Theke, Hupo brennt in den Kopf. Yeah. Ich trinke bei der Mieke, wie ja schon der erste Schluck. Dann ab auf die Tanzfläche, alles dreht sich um mich. Neben mir ein Ike, der wie wild im Club umbricht. Er kassiert eine Schelle, ich weiß nicht, ob es war. Creeper und Lucris erzeugen Funken, bis es blitzt. Und wir sind so etwas wie neuartige Heerführer. Wenn wir sterben, sterben wir als Feuer, Wasser, Märtyrer. Denn wir trinken stets die Kanne aufwärts. Und so erwacht in uns allmählich der Tyrannosaurus Rex. Yes, yo, stehe auf dem Floor und denn sie bisschen ab. Hinter mir S&M, die besten Jungs, die ich hab. Alle feiern heute, doch ich schieß mich ab. Aber der Tyrannosaurus kriegt mich nicht platt. Ich feier hier die Zeit und lass mich aus. Du guckst jetzt so blöd und lachst mich aus. Wenn du nicht gleich aufhörst, rast dich aus. Denn mein Tyrannosaurus Rex klatscht dich blau. Ich gebe alle meine Jungs High Five. Greife die wie in die Hosentasche und zucke meine Bullet. Bestückte Geldklammer, schnappe damit in die Bar und finge die Bedienung in der Abstellkammer. Geld spielt keine Rolle in deinem Vordergrund. Steht die Freude meiner Gang, das hat dem und mir. Gebe dich uns in den Gang, ich als überlegen bin. Schon lass dich von uns penetrieren. Und wir sind so etwas wie neuartige Heerführer. Wenn wir sterben, sterben wir als Feuer, Wasser, Märtyrer. Denn wir trinken stets die Kanne aufwärts. Und so erwacht in uns allmählich der Tyrannosaurus Rex. Yeah. Wir sind so etwas wie neuartige Heerführer. Wenn wir sterben, sterben wir als Feuer, Wasser, Märtyrer. Denn wir trinken stets die Kanne aufwärts. Und so erwacht in uns allmählich der Tyrannosaurus Rex. Die Luft, die ist verschwickst.